Gott nur einen Mann, der rechnen kann. Er war ziemlich schlau und wusste immer alles ganz genau. Man hat ihm nicht geglaubt, ihm seiner Möglichkeiten beraubt. Er wusste nie genug, wahrscheinlich war er deshalb auch so klug. Sein Name war Albert Einstein. Sein Name war Albert Einstein. Er hat uns viel bewiesen mit seinen Devisen. Und jetzt ist es Zeit, ihm zu beweisen, dass wir ihn preisen. Er hat viel probiert, mit den Grenzen des Machbaren experimentiert. Sein Name war Albert Einstein. Sein Name war Albert Einstein. Stell dir vor, du hast deine Nase im Po deines besten Freundes. Dann habt ihr beide eine Nase im Po. Aber dein Freund ist relativ besser dran als du. Sein Name war Albert Einstein. Sein Name war Albert Einstein. Sein Name.